Deutschlandfunk Kultur Tonart. Und willkommen zu einem prägenden Musiker des deutschen Nachkriegsjazz. Eberhard Weber ist Bassist und er gehörte jahrzehntelang zu den wichtigen Figuren nicht nur des deutschen Jazz, ein Musiker, der nämlich auch international unglaublich gut im Geschäft war, der unter anderem in den Bands von Gary Burton und Jan Garbarek weltweit auf Tournee war. Seit 2007 kann Eberhard Weber krankheitsbedingt nicht mehr spielen, aber jetzt wurde eine ältere Aufnahme von ihm zum ersten Mal veröffentlicht. Ein Bass-Solo-Konzert aus dem Jahr 1994, aufgenommen in Südfrankreich in Avignon. Aus einem jetzt veröffentlichten Konzert, das Eberhard Weber 1994 aufgenommen hat. Jetzt ist es unter dem Namen Once Upon a Time zum ersten Mal veröffentlicht worden. Und Matthias Wegner hat dieses Konzert für uns gehört. Hallo. Hallo, guten Tag. Welchen Stellenwert, welche Bedeutung haben denn eigentlich Bass-Solo-Konzerte? Denn das war ja nun ein Solo-Bass, den wir hier gehört haben. Und solche Aufnahmen generell in der Jazzgeschichte. Gibt es da viele von? Naja, es ist schon ein Randphänomen, kann man sagen. Aber in den vielen, vielen Jahren ist da durchaus einiges zusammengekommen. Es gibt einige Musiker, die das sehr regelmäßig betrieben haben. Zum Beispiel Dave Holland ist ein Meister des Solo-Bass-Spielens. Peter Kowald aus Deutschland hat das auch auf ein erstaunliches Niveau gebracht. Renaud Garciafon aus Frankreich, David Friesen. Also es gibt durchaus eine lange Liste, aber so ein ganzes abendfüllendes Konzert alleine am Bass zu spielen, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Da muss man schon ein großartiger Techniker sein, variantenreich spielen können, natürlich auch eine gute Kondition haben. Und man muss auch irgendwas Besonderes mitbringen, das auch über eine längere Strecke funktioniert. Sonst kann das ja sehr speziell werden, sehr nerdig auch. Eberhard Weber, den wir gerade gehört haben, der hatte bereits zwei Soloalben im Studio aufgenommen, 1988 und 1993. Und als er dann 1994 auf Tour ging und auch in Avignon auftrat, da waren diese beiden Alben natürlich schon mal ein sehr gutes Fundament dafür. Und Sie haben jetzt gesagt, Bass-Solo-Alben müssen natürlich irgendwie etwas Spezielles, etwas Griffiges haben. Was machte denn das Solospiel von Eberhard Weber nun interessant und auch besonders? Was hatte er, was andere nicht hatten? Also man kann auf jeden Fall sagen, Eberhard Weber hat die Rolle vom Bass im Jazz grundsätzlich neu definiert, auch wenn er vor allem in seinen frühen Jahren als professioneller Musiker viele Sideman-Jobs gespielt hat, wollte er ja immer da auch mehr als nur begleiten. Also er wollte den Sound entscheidend mitprägen, mitgestalten, den Bass weiter emanzipieren. Und er hatte einen sehr originellen Ton auf seinem Instrument. Man kann ihn so beschreiben als singend, poetisch sowieso, intuitiv. Und das Ganze wurde verstärkt dadurch, dass er ein selbst angefertigtes Instrument spielte. Das hatte 5 statt 4 Saiten, einen Hals, der von einem Kontrabass stammte, aber ohne dann einen wirklichen Korpus darunter. Also im Grunde so eine Mischung aus akustischem Bass und E-Bass. Dadurch konnte er dann auch mit Pedalen und mit Loops arbeiten, hat sich dann selbst begleitet, Melodien drüber gespielt und ja, all das führte zu einer großen klanglichen Vielfalt. Also durchaus ein sehr virtuoser Spieler. Hatte Eberhard Weber denn ein besonders gutes Handwerk am Bass? Naja, also es war schon beeindruckend, was er spielte, aber interessant war, ich habe den ja auch mal vor ein paar Jahren länger interviewen können, nochmal den Eberhard Weber, und er selbst war selbst gar nicht so begeistert von seiner eigenen Technik. Ich habe nie Bass gelernt, ich bin Autodidakt, sondern das, was ich auf dem Bass spielen können musste, das habe ich mir selbst drauf geschafft. Und bestimmt habe ich mit völlig falscher Technik gespielt. Ich weiß hundertprozentig, dass ich bestimmte Phrasen, ich habe da Kollegen gesehen, die ähnliche Phrase mal gespielt haben, also irgendwas Einstudiertes, die haben das, ohne die linke Hand zu bewegen, habe ich das runtergedödelt. Während ich bin hin und her gesprungen mit meiner linken Hand, weil ich das nicht wusste, wie das richtig geht. Und auch zu faul war, mir das einzustudieren. Also insofern bin ich eigentlich ein erstaunlich schlechter Bassist, technisch gesehen schlechter Bassist gewesen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, das heißt, ich weiß, wie es geht. Also ich konnte, in einem anderen Interview habe ich mal gesagt, es war mir möglich, 40, 50 Jahre lang zu täuschen. Ja, da spricht natürlich auch viel Understatement mit. Also der war schon gut, der Ebert Weber, aber er hat eben ja, einen speziellen Sound entwickelt und er war in der ganzen Jazzwelt hoch angesehen. Der Saxophonist Jan Garbarek, in dessen Band Ebert Weber 25 Jahre lang gespielt hat, er hat einmal über ihn gesagt, er habe ihn eigentlich nie als Bassisten betrachtet. Er sei vielmehr ein erstaunlicher Musiker, der zufälligerweise Bass spielt und das natürlich auf eine wunderbare, erfrischende und anregende Weise, so hat das mal Jan Garbarek ausgedrückt. Und welchen Stellenwert haben Webers Soloprojekte, damit jetzt auch das neu, erstmals veröffentlichte neue Solokonzert Once Upon a Time in der Karriere von Ebert Weber? Ja, also erstmal überraschend, dass natürlich jetzt überhaupt noch mal was rauskommt. Sie haben es, oder du hast es vorhin schon kurz angedeutet, 2007 konnte er dann ab 2007 nicht mehr wirklich spielen. Er hat ja einen Schlaganfall erlitten und hat am Anfang noch probiert, wieder Fuß zu fassen. Das hat er dann nicht mehr geschafft. Insofern kommen jetzt hin und wieder nochmal ältere Aufnahmen zum Vorschein. Und diese Solophase spielt durchaus eine Rolle. Also Weber war bereits ganz oben angekommen, als er Ende der 80er Jahre damit anfing. Er war weltweit schon mit Jan Garbarek auf Tour in den großen Hallen und auch wenn er da schon, ich habe es ja auch mal angedeutet, prägend war mit seinem Sound und sich gut einbringen konnte, er hatte noch viel mehr drauf, hatte noch viel mehr zu erzählen und deshalb ergibt es durchaus Sinn, nochmal zu dokumentieren, wie das eben auch live dokumentierte, wenn er Solo spielte. Und im kommenden Jahr wird Eberhard Weber dann ja 82 Jahre alt. Seine Karriere hat er, wie Sie gesagt haben, schon beendet. Jetzt ist das Album Once Upon a Time erschienen. Das ist ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1994. Vielen Dank an Matthias Wegner fürs Vorstellen. Gerne.